Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Abend zur Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. Mein Name ist Claudia Wegener. Und ich bin Sibel Alpeso. Wie mag es Menschen gehen, die ihr Heimatland in Stress und Not und Hals über Kopf verlassen? Aus der Mitte und Fülle eines Lebens mit einem Sprung ins Nichts. Nach vielleicht langen Irrwegen kommen sie in Deutschland, zum Beispiel hier in Hamm, an. Orientierungslos, heimatlos, sprachlos. Es wird Jahre dauern, ein neues Leben aus dem Nichts zu bauen. Viele der Frauen aus unserem Team der interkulturellen Hammer Interviews haben genau dies am eigenen Leib erfahren. Du, Sieber, bist eine von ihnen. Ja, ich war sehr jung, 13 Jahre. Das macht vielleicht einiges einfacher. Ich weiß es nicht. Ich bin eine Jesiden und Überlebende des Völkermords von Shingal. Was ich weiß ist, dass es gute 4 Jahre des Schweigens gedauert hat, bis ich nicht nur den Sprung ins Nichts, sondern auch das, was ich davor erlebt habe, verarbeitet hatte. Wie ist dir dies in deinem jugendlichen Alter gelungen, Sieber? Was mir tatsächlich sehr dabei geholfen hat, ist das Schreiben. Ich hatte schon eine Routine zu schreiben und nun musste und wollte ich unbedingt auf Deutsch schreiben. Ich bin froh und dankbar, dass ich die Chance hatte, in den üblichen Kursen Deutsch zu lernen. Der Schlüssel, die Orientierungslosigkeit zu überwinden und wieder zu Selbstständigkeit zu finden, liegt in der Sprache, denke ich. Danke für deine Worte, Sieber. Wir wissen, du sprichst aus tiefstem Herzen und Erfahrung. Wir möchten unsere Sendung heute der Fürsprache derer widmen, die in diesem Moment in Deutschland ankommen. Für eine Chance, aus der Sprachlosigkeit ein Leben wieder aufzubauen und selbst aktiv zu werden, brauchen sie Deutschkurse, Deutschkurse, Deutschkurse, sogenannte Integrationskurse. Wir wollen in dieser Sendung heute eine Frauengruppe in Mülheim an der Ruhr und ihre autobiografische Schreibwerkstatt vorstellen. Noch unter Lockdown und online begann die Initiative für das Projekt. Wir hören Ausschnitte aus einer Sendung von 2021, in der die Frauen ihre eigenen Texte lesen und ihre Erfahrungen mit dem autobiografischen Schreiben mit uns teilen. Das interkulturelle Frauen-Empowerment-Netzwerk und seine Gründerin Bridget Fonkel gehören zur Schweigenden Universität. Die Silent University geht auf eine Initiative des kurdischen Künstlers Ahmet Öhüt zurück, der schon vor 14 Jahren auf das Schicksal von Geflüchteten und Asylsuchenden mit akademischen Ausbildungen aufmerksam machen wollte. Ziel der Silent University ist es, diesen Menschen und ihrem Wissen aus der erzwungenen Sprachlosigkeit zu helfen. Die Schweigende Universität hat heute Standorte in London, Stockholm, Hamburg, Berlin, Istanbul und Mülheim an der Ruhr. Voices from the Silent University. Sie hören Stimmen der Schweigenden Universität. Das, was mich beschäftigt und seit langem beschäftigt hat, und so denke ich, was mich immer beschäftigen wird, bin ich. Das liegt daran, dass ich es immer wollte und davon geträumt habe, die komplizierte Geschichte meines Lebens zu erzählen. Was soll ich erzählen? Was soll ich nicht sagen? eine Sendung von und mit Frauen des interkulturellen Frauen-Empowerment-Netzwerks der Silent University Ruhr. Am Mikrofon Bridget Funke, Safia Ahmed, Mahat Zaidan, Diana Zaza, Claire Hofmann, Nada Mahmoud, Maryam Al-Ali, Lolita Agatepfoy, Sultana Bakku, Zalar Siddiqui, Nadia Nassani, Sigrun Rottmann, Margarete Lavier, Claudia Wegner. Die Silent University ist eine international vertretene autonome Plattform für den Wissensaustausch von und mit Akademikerinnen, die ihre Kenntnisse in Europa nicht als Lehrende weitergeben können, sei es wegen ihres Aufenthaltsstatus oder der Nicht-Anerkennung von Abschlüssen. الجامعة الصامتة هي مكان موثوق من أجل تبادل العلم من الأكاديميين والأكاديميات الذين لم يجدوا فرصة للاعتراف بعلمهم وشهاداتهم العلمية في أوروبا لأسباب تتعلق بالإقامة أو أن شهاداتهم العلمية غير معترف بها أصلاً هنا. Zum Schweigen gebrachtes Wissen soll hörbar werden. من أجل هذا الصمت نحتاج إلى جعل العلم مسموعاً. Jetzt auf Deutsch. Ich bin hier, um das interkulturelle Frauen-Empowerment-Netzwerk zu vertreten. Wir sind eine Gruppe von Frauen aus etwa 8 Ländern. Nigeria, Kamerun, Philippinen, Afghanistan, Irak, Syrien und der Kongo. Deutschland natürlich. Wir spiegeln die Vielfalt und Heterogenität des heutigen Deutschlands wider. Wir haben seit etwa 5 Jahren als Gruppe zusammengearbeitet. Unser Erfolg ist der Beweis dafür, dass es ein Einheit in einer Vielfaltengruppe geben kann. Das interkulturelle Frauen-Empowerment-Netzwerk ist eine Außenstelle der Silent University Ruhr. Das ist eine Initiative des interkulturellen Theaterhauses des Ringlock Schuppen. Die Ringlock Schuppen glaubt, dass das Leben ein Bühnen ist und jeder Mensch, auch Migranten, Asylbewerber und Flüchtlinge, einen Platz auf dieser Bühne bekommen sollte. Deshalb ist die Silent University ein Ort, an dem jede, auch Flüchtlinge und Asylbewerber, die Möglichkeit haben, seine Fähigkeiten, seine Talente während seines Aufenthaltes in Deutschland umzusetzen. Das interkulturelle Frauennetzwerk beschloss vor 2 Jahren ein Forum zu gründen, das sie nennt die Story of Our Lives Forum. Ziel ist es, die Geschichten der Einwanderer durch eine Autobiografie lebendig werden zu lassen. Wir beginnen mit der Vorbereitung von Workshops und Seminaren, in denen die Mitglieder in die Vorbereitung darauf geschult würden, wie sie ihre reichen Geschichten erzählen können. Wir möchten uns bei Margarete Lavier, Sigrun Rottmann und Claudia Wegener für ihre inspirierenden Ideen bedanken. Wir sind nun bereit, als Autoren mit dem Schreiben oder Erzählen die Geschichten zu beginnen. الجامعة الصامتة موجودة في قلب مدينة مولهايم في مقر ألفية سنترالة. يوجد هناك معارض بأكثر من لغة وورشات عمل، كما يوجد ترجمة ونصائح على سبيل المثال فيما يتعلق بتعديل الشهادات. Die Silent University Ruhr ist in der Mülheimer Innenstadt in der Vierzentrale zu finden. Im Angebot sind mehrsprachige Veranstaltungen und Workshops, ein Übersetzerinnenpool und Beratung, zum Beispiel bei der Anerkennung von Abschlüssen. Language should not stop anyone from expressing their views. Language should not be a determining factor of intelligence. And that's why we have a pool of translators who translate. So whatever language you speak is welcome. Silent University هي مكان كتير ممتاز للاجئين ولازم أنا بنصح كل لاجئ وكل إنسان جديد جاي على مجتمع على هذا المجتمع إنه ينضم لSilent University ويحاول إنه يتفاعل ويتعامل معه. Meinte Silent University kann auch die erste Schritt in diesem langen Weg sein. Ja, das finde ich ja sehr gute Möglichkeit, dass die Frauen sich zusammengesammelt, Frauen zusammen mit Unternehmen, Frauen sich kennenlernen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern, sich zusammenkommen und machen die ihre Idee, bringen Idee zusammen und alles zusammen unternehmen. Beispiel, letztes Jahr gab es auch viele Kurse für Kinder, dass Migrantenkinder, dass die Möglichkeit bekommen, dass die einige Muttersprachen zu lernen. Nee, die haben das durch diese Frauengruppe stattgefunden. المدينة الجميلة الحالمة الهادئة مولهايم لم أستطع أن أكتشف جمالها ورقيها إلا بعد مضي سنين على وصولي لها كان القدوم مولهايم ist eine ruhige, verträumte Stadt. Es hat einige Jahre gedauert, dass ich ihre Schönheit entdecken konnte. Als ich hier ankam, war ich gezwungen, mich in kurzer Zeit überall zurechtzufinden. In der Sprache, in der Kultur, in der Arbeit. Ich musste mich in einer neuen Heimat einleben. All diese Dinge haben mich davon abgehalten, die Stadt zu entdecken und ihre Schönheit. Aber nun ist es Zeit, sie kennenzulernen. Die alten Orte, die voller Erinnerung und Geschichte sind. Und der Fluss, der so einmalig und wunderschön ist. Jetzt liebe ich Mülheim. Und was ich von allen Orten am meisten liebe, ist die Schule, wo ich arbeite. Die Schule bedeutet mir sehr viel. Dieser Ort erinnert mich immer an die Schulzeit in meiner Heimat. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. In der Arbeit mit den Kindern fühle ich mich mit Herz und Seele am reichsten Ort. Die Liebe wächst noch in der täglichen Arbeit und blüht auf. Und wie groß ist erst die Freude, wenn im Bus alle die Kinder zu ihren Plätzen eilen. Es ist wie ein Festival die Freude, wenn die Kinder zu ihren Bussen laufen und ich mich zu ihnen setzen kann. Ich genieße diesen Moment, wenn ich mich mit Kindern unterhalten kann. Wie war dein Tag heute? Ich kann mit Worten kaum beschreiben, was mir dieser Ort bedeutet. Alles sei, ist etwas Heiliges. So bereite ich mich Tag für Tag darauf vor, die Kinder zu treffen. Wie schön du doch bist, meine Stadt Mülheim. Am 21. Juli 2021 haben Mitglieder des interkulturellen Frauen-Empowerment-Netzwerks zum ersten Mal Fragmente ihrer autobiografischen Arbeit vorgestellt. Die Lesung auf der Dreischeibe der Außenbühne des Ringelschubens in Mülheim fand begeisterte Resonanz. Die ersten Schritte auf dem Weg zu einer Buchpublikation sind getan. Im Folgenden reflektieren Margarete Lavier und Sigrun Rottmann über die autobiografische Schreibwerkstatt. Lag das Schreiben den Teilnehmerinnen nahe? Wir haben mit einem Mikrokosmos angefangen und einfach beschreiben lassen, was in der Handtasche ist. Und die Handtasche geöffnet und das war eine Quelle von Ideen, Assoziationen, die Frauen haben, wirklich von einer witzigen Geschichte ganz pointiert bis hin zu ganz poetischen Zeilen halt den Impuls aufgefasst und ihre Geschichten geschrieben und erzählt. Ich konnte mir vorher nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren kann, wenn in einem Raum, sagen wir mal, 12 Menschen sitzen, die 3 verschiedene Sprachen sprechen, vielleicht sogar 4, und auch in diesen unterschiedlichen Sprachen teilweise schreiben. Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert, die Kommunikation hat funktioniert, ja, manchmal war es etwas langsam. Dadurch ist aber auch Ruhe in diesen Workshop reingekommen und dadurch hatten hoffentlich alle, ich habe das jedenfalls so erfunden, auch immer mal wieder Zeit, länger nachzudenken über was, während dann etwas übersetzt wurde, konnte man über das nachdenken, was gesagt wurde. I've always been a stranger wherever I find myself. Wo ich auch bin. As a woman, immer bin ich fremd. And as a human being, I've never lived or even been associated mein Leben als Frau with und my Mensch origin. Hatte meine Herkunft nie einen Platz. As a woman and a person, I have never spoken or been associated with my mother auch meine tongue. Sprache nicht. My mother tongue was considered a taboo. Meine Muttersprache war tabu. I was always told, immer hieß es, do not speak Nufi. Sprich kein Nufi. It will ruin your English. Es ruiniert dein Englisch. Pigeon is as bad as AIDS. Pigeon ist übel wie AIDS. Shun it. Halt dir das vom Leibe. As early as elementary school, schon in der Grundschule, as punished severely, wurde ich heftig bestraft, if I attempted to speak, wenn ich anfing, the language of my birth, Muttersprache zu sprechen. It was only under the confines and privacy zu Hause, of our home, im Kreis der Familie, that we spoke Nufi and Pidgin. Sprachen wir Nufi und Pidgin. Frau und Erde, Babae at Lupa, wo beginne ich? Saan ako magsisimula? Alles beginnt dort, wo ich bin. Ang lahat ay doon nagsisimula. Und wo ich bin? Nasaan ako? Ist dort, wo ich sein sollte. Kung nasaan ako ay kung saan ako nararapat. Where do I start? As I walk. Everything starts where I am. As I walk, where I am, the universe is walking with me. Is where I should be. Habang naglalakad ako, in beauty it walks before me. Habang naglalakad ako, in beauty it walks behind me. Sa paglalakad kasama ko ang sansinuko. In beauty it walks above me. Sa harapan ko lumalakad ang kaganda. Beauty is on every side. Sa likuran ko lumalakad ang kaganda. As I walk, sa ibabaw ko lumalakad ang kagandahan ay nasa bawat panig. As I walk, habang naglalakad ako, I walk with beauty. Lumalakad ako sa kagandahan. For many years, viele Jahre schon, I've carried out language studies. Mache ich Sprachstudien. But I had never und nie understood why language ist studies mir aufgegangen, is such a passion, warum es so eine Leidenschaft ist, almost an obsession, beinahe Besessenheit von mir. When ist. I carried out activities erst jetzt in this workshop, mit den Autobiografie-Workshops, then I know jetzt weiß my reason why everything, warum sich bei mir alles um Sprache dreht, is linguistically bound, es ist die tiefe Frustration darüber, inner frustration, dass meine Muttersprache always felt towards my own languages being rejected, being refused. Auf dieser Reise entdeckte ich Schamanismus, einer der ältesten Wissen, die Frauen weltweit seit mehr als 40.000 Jahren anwenden, um ihrer Heilung und Führung Zugang zu erhalten. Hier habe ich gelernt, mit meinen Kräften zu arbeiten. Schamanismus hat mir geholfen, zur Verbundenheit mit allen Leben zurückzukehren. Das Ritual ist eine symbolische Handlung und weckte die tiefe spirituellen Kräfte und das alte Wissen über persönliche Macht. Dass diese Macht, die ich habe, ist eine Waffe, mit der sorgfältig und verantwortlich umgegangen werden muss. Warum die schamanische Trommel einen wichtigen Begleiter in meinem Leben? Eine schamanische Trommel ist nicht nur ein Gegenstand, der den Schamanen in eine andere Ebene bringt. Der Rhythmus begleitet mich zu meinem tiefsten Inneren. Der Rhythmus oder der Herzschlag der Trommel sorgt dafür, meinen Kopf frei zu werden. Mit kraftvollen Schwingungen spüre ich den Herzschlag von Mutter Erde, die Tatkraft unserer Urmutter. Und die Trommel ist wohltuend für Körper, Seele und Geist. Die Vibration bringt jede Zelle in Harmonie. Und die Trommel repräsentiert den Herzschlag. Sie ist rund wie die Erde, die Sonne und wie der Mond. Das Kostbarste, was ich aus meiner Heimat mitgenommen habe. أغلى شيء حملته من وطني عند خروجي من منزلي في حالة توتر وقلق ودون معرفة كاملة بما يحدث. توجهت إلى مطار مدينة القامشلي. Zum Flughafen von Al-Kamishli. وقبل وصولي إلى ساحة المطار التفت إلى الوراء. Das letzte Bild meiner Heimat in mir aufzunehmen. Ich war traurig und wusste, dass es die endgültige Trennung von meinem Heimatland war. Ich fühlte den Abschied in meiner Seele und meinem Körper, während ich noch im Land war. انحنيت دون تفكير مسبق واخذت حفنه من تراب وطني معي في حقيبه سفر nahm eine Handvoll Erde aus meiner Heimat فهي تحمل ذكرياتي ومراحل حياتي وطفولتي واحلامي لتكون معي في بلد الغربه وضعتها في جبهه فخاليه und mich das Heimweh und Sehnsucht nach meinem Land ergriff roch ich den Geruch meines Landes. In diesem Moment fühle ich mich, als ob ich zu meiner Kindheit zurückkehre. Wer seine Vergangenheit nicht fühlt, existiert nicht. Aus Erde wurden wir erschaffen und zu ihr werden wir zurückkehren. Gott der Allmächtige sagt in seinem heiligen Buch, wenn ihr kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu. Und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Allah will euch nicht Bedrängnis auferlegen, sondern euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden. Diese Handvoll Erde ist für mich eine Medizin und ein Reinigungsmittel gegen die Sorgen und Lasten des Lebens in der Fremde geworden, die selbst die Erfahrungen des Friedens und der Sicherheit nicht von meinen Schultern nehmen konnten. Du bist nicht vor meinen Augen, aber du bist alles, was ich sehe. die Tonaufnahmen entstammen dem zweiten Teil des Autobiografie-Workshops. Mit dem Aufnahmegeräte in der Hand konnten das Sprechen, die eigene Stimme, das Lesen und das Zuhören erprobt werden. Der Krankenwagen bringt mich in die Notfallambulanz. Ich liege auf einer Trage und muss im Untersuchungszimmer auf eine Liege umsteigen. Es ist mir schlecht und alles dreht sich. Ich warte auf eine Ärztin oder einen Arzt. Ich habe Angst. Mein Herz klopft, es verliert seinen Rhythmus und ich spüre in mich hinein und zähle seine Schläge. Die Tür zum Behandlungszimmer ist nur angelehnt und ich höre Menschen auf dem Flur vorbeilaufen. Es gibt Stimmen, die sich nähern und entfernen. Wann kommt endlich jemand zu mir? Meine Angst wächst, aber mein Verstand sagt mir, dass ich hier gut aufgehoben bin. Gleich bekomme ich Hilfe oder es untersucht mich jemand und sagt, was mit mir los ist. Es nähern sich Schritte. Die Tür öffnet sich und eine Person im weißen Kittel schaut herein, sieht mich und wendet sich ab. Ich möchte schreien, Hilfe! Warum hilft mir niemand? Ich bin so allein. An der Decke ist eine helle Neonröhre. Sie taucht den Raum in ein fahles, kaltes Licht. Ich will nicht mehr warten, ich friere, fühle mich furchtbar allein und hilflos. Hilfe! هي معاناتي عند الرحيل المؤلم الصعب. Es war eine lange Nacht. لكنه أهون من البقاء في ذلك الوقت. Die schwierigste Entscheidung meines Lebens. لقد تخيلت نفسي عندما كنت في إحدى الليالي الصعبة. So viele Fragen. وأنا أفكر كيف يتوجب علي أن أحسم القرار. Was will ich tun? الذي أفكر به. البقاء أم الرحيل. Hier bleiben. البقاء في البلد مع الحرب والخوف وعدم الأمان. أو الهجرة إلى أوروبا, nach Europa flüchten. التي كانت حلم الفرص. لقد كان موقف ich werde stark sein جدا صعب ويتطلب الكثير من القوة والشجاعة. فالرحيل كان هو بمثابة مغادرة لكل شيء جميل من حياتي. فأنا سأغادر كل أشياء الجميلة. Alle meine schönen Sachen werde ich verlieren. الوطن, الأهل, الأصدقاء, الشوارع, الأحياء التي أحب. Alle diese Straßen und Gassen werde ich verlassen. الأصدقاء الذين كانوا يشكلون جزءا مهما من حياتي المهنية. Meine Freunde, mein Beruf, mein ganzes Leben hier. والنفسية. Auch meine Familie. سأغادر كل شيء لربما لوقت طويل. Vielleicht für eine lange Zeit. لربما دون عودة. Vielleicht kann ich nie wieder zurückkommen. سأغادر الأحلام التي رسمتها وأنا في طريق الوصول إليها. وأخيرا أخذت القرار بالهجرة. القرار الذي هو بمثابة جرح ينزف حبا حزنا ألما واشتياقا. Träume, die wir hatten, werde ich niemals erfüllen können. وأخيرا كان القرار بالهجرة. Ich habe so lange überlegt. لم أتخيل أن مثل هذه القوة أصبحت بداخلي. Dann kam die Entscheidung. وأني قوية بما يكفي لأخذ هذا القرار. Ich werde nach Deutschland flüchten. فقد شعرت بالتحول الكبير في تلك اللحظة. Ich wusste nicht, dass ich so stark sein kann. فقد تحولت من امرأة حالمة هادئة مفعمة بالأمل. In diesem Moment habe ich mich gefragt, wer bin ich? من امرأة محبة لكل تفاصيل حياتها. Ich bin anders geworden. إلى امرأة صلبة. Von einem verträumten Mädchen zu einer starken, كلها حزن. Hartnäckigen, traurigen Frau. ومكابرة على ما في داخلي من ألم وتفاصيل. Trotz allem ging das Leben weiter und weiter. وتستمر الحياة وتستمر المعاناة. Als sei nichts passiert. روح يا حمام لا تصدق بضحك على أحمد لينا The Eppinghofer Street is in the city center of Mülheim. A very busy and noisy street. Ist im Zentrum von Mülheim. But for me, eine laute, belebte Straße. This street brings back reminiscences of where I come from. Aber mir weckt sie Erinnerungen an Orte meiner Heimat. For many upper class people, this street is a slum or a ghetto. Es gibt Menschen, die diese Straße als Slum betrachten. But for me, it is a reminder of the warmth, the togetherness, the diversity that is characteristic of many African and Cameroonian cities. On the Eppinghofer Street, you find African and Turkish shops, restaurants and bars, Syrian and other Arabic telephone booths, sellers and migrant drinking spots called Straßenhändler und Bars der migrantischen Community. On this street, one does not feel lonely in a crowd, as it were in many parts of European cities. Auf dieser Straße fühlt man sich nicht einsam in der Menge, wie es in vielen Teilen europäischer Städte der Fall sein mag. Ich vermisse meine Heimat. Ich sehe noch die Straße, die ich jedes Mal entlang gelaufen bin. Wenn ich zum Einkaufen ging, dort habe ich mit dem Geld eingekauft, das mein Vater mir gab. Der müde von der Arbeit kam. Ich höre noch die Stimmen der Kinder. Und ihr Gefühl, sicher zu sein. Weil sie wissen, dass es ihre Stadt ist. Ihr sicherer Ort. Unsere Afrin, so nannten es die Kurden. Das ist die Stadt, wo die Gebäude schön und die Menschen liebevoll sind. Es war der erste Platz, den ich in Mülheim besucht habe. Es war der erste Platz, an dem ich meinen Kopf auf den Arm meines Mannes gelegt habe, mit Stolz und Freude. Meine Augen glänzten wie seine ruhige Wasserfläche. Meine Seele plätscherte wie der Klang seines stürmenden Wassers. Als mein Kind sich zum ersten Mal in meinem Bauch bewegt hat, bin ich zum Fluss gerannt, um ihm diese schöne Nachricht mitzuteilen. Als meine Tochter ihre ersten Schritte gemacht hat, war es an seinen Ufern. Hier habe ich Tränen vergossen, Briefe geschrieben, die nicht ankamen, weil sie zerrissen wurden und in ihm geworfen wurden, damit sie verschwinden. Als ob es großartige Geheimnisse gewesen wären. Wie oft habe ich meine Lasten, die mich bedrückt haben, dorthin getragen. Wie oft hat dein Ohr meine Wut, meine Freude und meine Traurigkeit gehört. Ich liebe deine Ruhe und deine Strömung. Ich liebe deine Trübheit und deine Tiefe. Ich liebe dich im Winter und ich liebe dich im Sommer. Ich liebe es, die Gänsen an deinen Ufern zu sehen. Sie teilen mit mir deine Liebe und deine Strände. Mit jedem Fisch in der habe ich eine Beziehung und mit jedem grünen Gras an deinen Ufern eine Geschichte. Du bist mein erster Freund in diesem Land und immer mein letzter Ort, zu dem ich gehen kann. Du bist der schöne Fluss Ruhr. Ich liebe die Stadt, weil sie Mülheim an der Ruhr heißt. Ich bin von den Leuten, die immer schreiben. Aber wenn ich schreibe, ich lese meinen Text nicht mehr. Und mit diesem Workshop habe ich gelernt, also Schreiben hat eine Kraft. Und wenn man wieder liest, was er geschrieben hat in anderen Gelegenheiten, in anderen Zeit, dann vielleicht findet man, alles, was er geschrieben hat, ist total anders geworden jetzt. Also dann die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich. Also wenn man wütend war, dann liest das in andere Zeit, wo er nicht mehr wütend ist, wäre total anders. Also die Gefühle wären anders. Und was mir vernichtet in einem Zeit, dann kann nie mich verletzen wieder in andere Zeit. Habe ich von diesem Workshop gelernt. Also Schreiben hat eine Kraft, also Heiligenkraft. Kann man von Schreiben heilen auch. Voices from the silent University. Sie hören Stimmen der schweigenden Universität. Ich war 11 Jahre alt, als er mir auffiel. Dieser Schrank, dem nur mein Vater nahe kommt. Ein Schrank voller Bücher in verschiedenen Größen und Farben. Ich habe mich gefragt, warum mein Vater all diese Bücher hatte kaufen und bezahlen wollen, obwohl er nicht viel Geld hatte. Er hätte ja auch mehr Unterhaltsames und Vergnügliches kaufen können. Von Zeit zu Zeit gehe ich zu den Bücherregalen und betrachte sie lange. Einmal nahm ich ein ziemlich großes, grünlich-braunes Buch. Ich las seinen Titel. Ich habe nichts von seinem Text verstanden, außer, dass es sich wohl um ein wissenschaftliches Buch handelte. Für ein Mädchen in meinem Alter war es sehr schwer zu verstehen. Ungeduldig wartete ich auf meinen Vater. Ich fragte ihn nach dem Inhalt des Buches. Mir kam es wie Beschwörungsformeln vor, die man erklären muss. Mein Vater erzählte mir in einfachen Worten den Inhalt des Buches. Als mein Vater mir über die Themen und Ideen des Buchs sagte, beschäftigte mein Geist immer wieder. Oft saß ich nun nah bei meinem Vater, wenn er mit seinen Büchern allein war. Ich fragte ihn, warum er so gerne Bücher kaufte. Er sagte mir damals, dass ein Buch wichtiger als Brot für einen Menschen sei und dass jedes Buch eine besondere Welt sei, die man im Lesen bereist und dass ein Mensch nur durch das Lesen Wissen erlangen kann und dass das Lesen von verschiedenen Büchern uns in die verschiedenen Wissenschaften, Kulturen, Nationen und deren Denkweisen einführen kann. Durch die Bücher könne er die ganze Welt bereisen, auch wenn er seinen Platz nie verließ. Jeder Mensch sei das Ergebnis dessen, was er lebt und was er liest. Bücher, sagte er, tragen all die großartigen Erfahrungen der Menschen und die größten Forschungen in sich. Auch Gewohnheiten, Denkmuster und das tägliche Leben der Menschen können wir so kennenlernen. Es öffnet sich die Welt und sie hat keine andere Tür als das Lesen. Das ist die breiteste Tür und der geräumigste Raum. Die Worte meines Vaters klingen mir noch immer im Kopf. Und seitdem wurde mir der Schrank meines Vaters ein lieber Freund. Meine Leidenschaft für das Lesen und meine Wissbegier brachten mich immer wieder in die Nähe des Schranks, bis ich erwachsen war und anfing, Bücher zu kaufen, die mir gefallen und meine Buchregale füllten. Und so kam es, dass ich schließlich selbst mein Schreibtalent bilden und vom Hobby zur Professionalität fördern konnte, denn ich vertiefte mich in die Werke anderer und konnte so Erfahrungen mit vielen Schreibstilen und Schreibtypen sammeln. Und dann bin ich Mutter geworden und meine Rolle als Mutter bedeutet bei uns in der arabischen Welt alles. Also die Mutter gibt fast die ganzen ihren Leben zu ihren Kindern. Und habe ich dafür 10 Jahre gewartet, bis ich meinen Traum erfüllen kann, dass ich zu einem Uni gehen und studieren. Die wollte gerne Arabisch studieren. Und dafür soll sie wieder eine neue Abitur machen. Die hat neue Abitur gemacht. Aber leider hat ihren Wunsch nicht erfüllt, wegen auch ihrer Kinder. Denn die hat gemerkt, die Kinder brauchen sie immer noch. Und hat ihren Traum wieder ein bisschen verschieben, noch ein paar Jahre. Bis die Kinder ein bisschen größer geworden. Und dann hat sie mit 42 Jahren alt ihren neuen Abitur nochmal geschafft und wieder zu einer Uni studieren. Ich komme aus der ältesten Hauptstadt in der Welt. Damaskus ist sehr bekannt, wie sie sehr interkulturell ist und sehr entwickelt ist. Und dann finde ich mich als Asylbewerberin, die wertlos ist hier in einem fremden Land. Das war für mich sehr traurig und sehr schrecklich. Mein Leben hier in Deutschland war nicht ganz einfach. Extra die ersten paar Jahre, die waren sehr schwierig. Und ich fühle, als ob dass ich neugeboren Kind jetzt in diesem Leben. Bin ich total anders geworden. Und ich bin aber stolz darauf, dass ich jetzt bin, wie ich bin jetzt geworden. Die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich. Habe ich von diesem Workshop gelernt. Also Schreiben hat eine Kraft, also Heiligenkraft. Kann man von Schreiben heilen auch. Also Deutsch zu lernen war die erste Schlüssel in diesem Leben hier in Deutschland, wo wir wirklich das Leben weiterleben können. Also Beispiel, wenn wir zum Arzt gehen oder wenn wir einkaufen möchten oder irgendwie unsere Meinung zu äußern. Und ich bin wirklich offen und interessiert, wie Menschen in anderen Ländern leben. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, da reinzutauchen und Dinge ja zu, jetzt nenne ich das mal analysieren, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber halt zu reflektieren und mit meiner eigenen Kultur. Und ich merke, meine eigene Kultur ist mir in vielen Dingen sehr fremd. Die Persönlichkeit auch werden anders natürlich, weil dem Krieg hat die Seelen geändert, hat die Ideen geändert, hat diesen Rhythmus vom Leben geändert. Natürlich, die sind jetzt anders geworden. fast alles, was vorher die gelebt haben und erlebt haben, mit einer Art und Weise, die reagieren jetzt anders auf die gleichen Sachen. Manchmal reagieren diese Sachen, die gleichen Sachen nicht mehr. Weil diese Zeit, wo wir jetzt leben, ist total anders. Das ist immer oder bis jetzt ist so. Jede Frau ist allein, kämpft alleine und ja. Und vielleicht wir brauchen noch Zeit. Und die Frauen müssen nicht vergessen, das Ziel. Sharing is everything. Money is not everything. The love that you share within the family is everything. Because in Germany, a very, very cosmopolitan environment, you are sometimes lonely in a crowd. One should know that there is need for family, there is need for friends, there is need for a community to live together. Sie hörten Stimmen der schweigenden Universität. Voices from the silent Voices universities. Of the silent university. Eine Sendung von und mit Frauen des interkulturellen Frauen-Empowerment-Netzwerks der Silent University Ruhr. Eine Produktion von Radio Continental Drift. Die Musik in der Sendung ist ein solidarischer Beitrag der indigenen kanadischen Tonkünstlerin Christel DJ Kwai Fevel. Weitere Informationen zur Silent University und dem Frauen-Empowerment-Netzwerk finden Sie auf der Webseite des Ringlokschuppens Mülheim. Die Playlist der heutigen Sendung werden Sie bald auf den Seiten von FUGE, Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung, Radio Runde Hamm und Radio Continental Drift finden können. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Hörbar. Hörbar. Lebensgeschichten und Musik von Frauen zwischen den Kulturen. El canto alegre del que espera un nuevo día.